Ich ließ sie mir genau beschreiben. Der eine war ein Dünner mit dunklen Haaren und buschigen Augenbrauen, der andere lächelte immerfort und lispelte. Keiner war ein Ausländer irgendwelcher Art, dessen war mein junger Freund ganz sicher. Ich nahm einen Zettel und schrieb folgende Worte auf Deutsch, als sei es ein Stück von einem Brief. Schwarzer Stein, Scudder war darauf gestoßen, aber er konnte 14 Tage nichts unternehmen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendetwas ausrichten kann, besonders da Karolides so ungewiss über seine Pläne ist. Aber wenn Mr. T. dazu rät, will ich mein Bestes. Ich brachte es so zustande, dass es aussah wie ein loses Blatt aus einem Privatbrief. »Bringen Sie dies hinunter und sagen Sie, Sie haben es in meinem Zimmer gefunden. Bitten Sie die Herren, es mir zurückzugeben, falls Sie mich einholen sollten.« 3 Minuten später hörte ich den Wagen abfahren und hinterm Vorhang hervor erspähte ich die beiden Gestalten. Der eine war schlank, der andere untersetzt. Mehr konnte ich nicht feststellen. Mein Wirt erschien in höchster Aufregung. »Der Zettel hat sie munter gemacht«, sagte er vergnügt. »Der Dunkle wurde weiß wie der Tod und fluchte wie der Teufel, und der Dicke pfiff und sah bitterböse aus. Für die Drinks haben sie einen halben Sovereign bezahlt und wollten nicht aufs Wechselgeld warten.« »Jetzt sage ich Ihnen, was Sie tun müssen. Nehmen Sie Ihr Rat und fahren Sie nach Newton Stewart zum Polizeiwachtmeister. Beschreiben Sie ihm die beiden Männer und sagen Sie ihm, Sie haben den Verdacht, dass die beiden etwas mit dem Mord in London zu tun haben. Gründe für Ihren Verdacht können Sie erfinden. Die beiden kommen wieder, ganz bestimmt. Heute Abend nicht mehr, denn 40 Meilen weit werden sie mir auf der Straße folgen. Aber morgen, ganz früh, sagen Sie der Polizei, sie soll unbedingt rechtzeitig hier sein.« Folgsam wie ein Kind fuhr er los, während ich an Scudders Notizen arbeitete. Als er zurückkam, aßen wir miteinander, und anstandshalber musste ich mich von ihm nach Herzenslust ausfragen lassen. Ich erzählte ihm eine ganze Menge von Löwenjagden und vom Matabele-Krieg und dachte die ganze Zeit, was für ein Kinderspiel das doch alles gewesen war im Vergleich mit der Klemme, in der ich jetzt steckte. Als er schlafen ging, blieb ich noch auf und arbeitete mich vollends durch Scudders Notizbuch. Bis Tagesanbruch saß ich in einem Sessel und rauchte, denn schlafen konnte ich nicht. Gegen 8 Uhr am nächsten Morgen sah ich 2 Polizisten und einen Wachtmeister ankommen. Angewiesen von meinem Wirt, stellten sie ihren Wagen in einem Schuppen ab und gingen ins Haus. 20 Minuten später sah ich von meinem Fenster aus den Tourenwagen aus entgegengesetzter Richtung über das Plateau herankommen. Er fuhr nicht bis ans Gasthaus hin, sondern hielt 200 Meter entfernt im Schutz einer Baumgruppe. Ich bemerkte, dass die Insassen ihn sorgfältig rückwärts unter die Bäume fuhren, ehe sie ausstiegen. Nach 1 oder 2 Minuten hörte ich ihre Schritte auf dem Kies vor dem Fenster. Mein Plan war gewesen, in meinem Schlafzimmer versteckt zu bleiben und abzuwarten, was geschah. Mir schien, wenn ich die Polizei und meine anderen, gefährlicheren Verfolger aufeinandertreffen ließ, so könnte sich das vielleicht zu meinen Gunsten auswirken. Aber jetzt kam mir ein besserer Gedanke. Ich kritzelte einen Dank an meinen Wirt auf einen Zettel, öffnete das Fenster und sprang geräuschlos in einen Stachelbeerbusch. Unbemerkt überquerte ich einen Damm, kroch neben einem Bächlein entlang und erreichte auf der anderen Seite der Baumgruppe die Straße. Da stand der Wagen, tadellos gepflegt und glitzernd in der Morgensonne. Aber es lag eine dünne Staubschicht darauf, die von einer langen Fahrt zeugte. Ich warf ihn an, sprang auf den Führersitz und glitt vorsichtig unter den Bäumen hervor auf die ebene Straße hinaus. Fast sofort ging es bergab, so dass ich den Gasthof aus den Augen verlor. Aber der Wind schien den Klang zorniger Stimmen herüberzutragen. Der radikale Wahlkandidat. Man kann sich wohl vorstellen, wie ich an diesem strahlenden Maimorgen den 40 PS-Wagen mit Höchstgeschwindigkeit über die trockenen Moorstraßen jagte, abwechselnd über die Schulter zurückblickend und ängstlich nach der nächsten Kurve ausschauend, dann wieder mit abwesendem Blick eben noch wach genug, um den Wagen auf der Straße zu halten. Denn ich dachte höchst angestrengt über das nach, was ich in Scudders Taschenbuch gefunden hatte. Der kleine Mann hatte mir einen ganzen Berg Lügen erzählt. All seine Geschichten vom Balkan und den jüdischen Anarchisten und der Konferenz der Außenminister waren Schwindel und Ablenkungsmanöver. Auch die Sache mit Karolides. Und doch nicht nur Schwindel, wie man noch sehen wird. Ich hatte alles aufs Spiel gesetzt, indem ich ihm glaubte, und war betrogen worden. Da war sein Buch, das mir eine ganz andere Geschichte erzählte. Und statt als gebranntes Kind das Feuer zu scheuen, war ich nun ganz und gar von dieser neuen Geschichte überzeugt. Warum, das weiß ich nicht. Sie klang mir unbedingt wahr. Und der Schwindel war, so unglaublich es erscheinen mag, auf verquere Art dem Sinne nach auch wahr. Der 15. Juni würde ein verhängnisvoller Tag sein. Und dieses Verhängnis war weit schlimmer als die Ermordung irgendeines Balkanesen. Es war so furchtbar, dass ich es Scudder nicht übel nahm, mich nicht ins Vertrauen gezogen und lieber auf eigene Faust gehandelt zu haben. Das, darüber war ich mir ganz klar, war seine Absicht gewesen. Er hatte mir etwas erzählt, was wichtig genug klang, aber die Sache selbst war von so ungeheurer Bedeutung, dass er sie ganz für sich allein behalten wollte. Ich war ihm deshalb nicht böse. Schließlich war es vor allem die Gefahr, die er eifersüchtig für sich selbst beanspruchte und keinem anderen weder gönnte noch zumuten wollte. Die ganze Geschichte fand sich in seinen Notizen, mit Lücken versteht sich, die er sicher noch aus dem Gedächtnis ausgefüllt hätte. Er gab auch Quellen an und wandte dabei den sonderbaren Kniff an, ihnen je nach Zuverlässigkeit Zahlenwerte von 1 bis 5 zu geben und einen Gesamtwert zu errechnen, der in jedem Stadium den Grad der Wahrscheinlichkeit des Ganzen bezeichnete. Die 4 Namen, die er in Druckbuchstaben geschrieben hatte, waren Quellen. Ein Mann namens Ducron erhielt den Zuverlässigkeitsgrad 5. Ein anderer namens Amersfoort den Grad 3. Das Buch enthielt nur das kahle Gerüst der Geschichte und dann noch einen merkwürdigen Ausdruck, der, in Klammern gesetzt, ein 30 Mal vorkam. 39 Stufen, lautete er. Und wo er zum letzten Mal vorkam, hieß es: 39 Stufen. Ich habe sie gezählt. Bei Flut um 10.17 Uhr abends. Darunter konnte ich mir absolut nichts vorstellen. Das Erste, was ich aus dem Notizbuch erfuhr, war, dass es sich nicht darum handelte, den Krieg zu verhindern. Der kam so sicher wie Weihnachten. Er war, behauptete Scudder, schon seit Februar 1912 geplant. Karolides würde der Anlass sein. Zweifellos stand er auf der Liste. Am 14. Juni würde er ins Gras beißen. 2 Wochen und 4 Tage nach diesem Maimorgen. Aus Scudders Notizen war ersichtlich, dass nichts auf der Welt das verhindern konnte. Was er von den Epiroten der Leibwache erzählt hatte, die den eigenen Großmüttern das Fell über die Ohren ziehen würden, war barer Unsinn. Das Zweite war, dass dieser Krieg für England eine gewaltige Überraschung sein würde. Karolides Tod würde im Balkan Verwirrung stiften und dann würde Österreich mit einem Ultimatum intervenieren. Das würde Russland nicht passen und es würde einen aufgeregten Notenwechsel geben. Aber dann würde Berlin den Friedensstifter spielen und Öl auf die Wellen gießen, bis es plötzlich einen Grund zum Streit fand, die Gelegenheit wahrnahm und innerhalb von 5 Stunden gegen uns losschlug. Das war die Idee. Und gar keine schlechte. Süßholzgeraspel und edle Reden und dann im Dunkeln zuschlagen. Während wir noch vom guten Willen und den edlen Absichten Deutschlands redeten, würden unsere Küsten in aller Stille mit einem Minengürtel umgeben werden und auf jedes Kriegsschiff würden Unterseeboote warten. Aber alles dies hing von einem dritten Ereignis ab, das am 15. Juni stattfinden sollte. Das hätte ich nie begriffen, wäre ich nicht einmal einem französischen Generalstabsoffizier begegnet, der auf der Rückreise von Westafrika war und mir viel erzählte. Unter anderem sagte er, dass trotz allem Unsinn, der im Parlament verzapft wurde, eine wirkliche Arbeitsgemeinschaft bestand und dass die Generalstäbe beider Länder immer wieder einmal zusammenkamen, und Pläne für gemeinsame Aktion im Kriegsfall machten. Nun würde also laut Scudder im Juni ein sehr hohes Tier von Paris herüberkommen und nichts Geringeres in Empfang nehmen als den Standortsplan der britischen Heimatflotte im Fall der Mobilmachung. Jedenfalls schloss ich aus den Notizen, dass es sich um etwas derartiges handelte, bestimmt um etwas außergewöhnlich Wichtiges. Aber am 15. Juni würden auch noch andere Leute in London sein. Was für welche, das musste ich erraten. Scudder begnügte sich damit, sie mit dem Sammelnamen »Der schwarze Stein« zu bezeichnen. Sie waren nicht unsere Alliierten, sondern unsere Todfeinde. Und die Information, die für Frankreich bestimmt war, sollte in ihre Tasche praktiziert werden. Aufgrund dieser Information würden dann, wie schon gesagt, eine oder zwei Wochen später, mächtige Kanonen und schnelle Torpedos eingesetzt werden. Das war die Geschichte, die ich im Hinterzimmer eines ländlichen Gasthauses mit dem Blick auf die Kohlköpfe im Garten entziffert hatte. Das war die Geschichte, die in meinem Gehirn summte, während ich den großen Tourenwagen mit Höchstgeschwindigkeit von einem engen Tal ins andere jagte. Mein erster Gedanke war gewesen, dem Ministerpräsidenten einen Brief zu schreiben, aber dann sagte ich mir, dass das keinen Sinn haben würde. Wer würde mir schon glauben? Ich musste etwas vorweisen können, einen Beweis, und der Himmel allein wusste, was das wohl sein könnte. Vor allem musste ich meine Bewegungsfreiheit behalten, um handeln zu können, wenn die Situation reif dafür war. Und das würde keine Kleinigkeit sein, da die Polizei der britischen Inseln mit großem Geschrei nach mir fahndete und die Spione des schwarzen Steins geräuschlos und schnell meine Spur verfolgten. Ich hatte keinen sehr deutlichen Plan für meine Fahrt, aber ich steuerte ostwärts, mich an der Sonne orientierend, denn ich wusste von der Karte her, dass ich nordwärts in eine Gegend von Kohlenbergwerken und Industriestädten geraten würde. Bald war ich vom Hochmoor herunter und durchquerte eine breite Flussniederung. Meilenweit fuhr ich an einer Parkmauer entlang, und durch eine Lichtung in den Bäumen sah ich ein großes Schloss liegen. Ich raste durch kleine alte Dörfer mit Strohdächern, über friedliche Bäche im Unterland und an Gärten vorbei, in denen Weißdorn und Goldregen in voller, strahlender Blüte standen. Das Land lag in so tiefem Frieden, dass ich kaum glauben konnte, hinter mir seien Leute her, die mir nach dem Leben trachteten. Und noch unglaubhafter erschien mir, dass in einem Monat, wenn ich nicht ganz unwahrscheinliches Glück hatte, diese runden Bauerngesichter hager und großäugig dreinsehen, dass auf den englischen Feldern Tote liegen würden. Gegen Mittag fuhr ich in ein sich lang hinziehendes Dorf hinein. Eigentlich wollte ich halten und etwas essen. Auf halbem Wege lag das Postamt, und auf den Eingangsstufen standen die Posthalterin und ein Polizist, die eifrig ein Telegramm studierten. Als sie mich sahen, fuhren sie hoch. Und der Polizist trat mit erhobener Hand vor und rief, ich solle anhalten. Fast wäre ich darauf hereingefallen. Dann kam es mir blitzartig, das Telegramm habe etwas mit mir zu tun. Meine Freunde im Gasthof waren sich wohl einig geworden in dem Wunsch, mich wiederzusehen. Es war kein Problem für sie, die Beschreibung meiner Person und des Wagens in 30 Dörfer zu telegrafieren, die ich vielleicht passieren würde. Gerade noch rechtzeitig nahm ich den Fuß von der Bremse. Der Polizist klammerte sich an die Kühlerhaube und fiel erst herunter, als er meine linke ins Auge kriegte. Ich sah ein, dass die Hauptstraßen nicht das Richtige für mich waren und bog in Seitenwege ein. Das war ohne Karte ziemlich riskant, denn ich konnte leicht auf einen Weg geraten, der zu einem Bauernhof führte und in einem Ententeich oder vor den Ställen endete. Und diese Art von Zeitverlust konnte ich mir nicht leisten. Langsam wurde mir klar, was für eine Eselei es gewesen war, den Wagen zu stehlen. Dieses große, grüne Ungeheuer war das sicherste Erkennungszeichen in ganz Schottland. Wenn ich ihn aber stehen ließ und mich zu Fuß aufmachte, würde er in 1 bis 2 Stunden gefunden werden und dann hatte ich keinen Vorsprung mehr in diesem Rennen. Ich musste sofort auf die einsamsten Straßen kommen. Und die fand ich, als ich an einem Nebenfluss des großen Flusses entlangfuhr und in ein Tal kam, dessen steile Wände mich einschlossen und an dessen Ende enge Serpentinen über eine Art Pass führten. Hier begegnete ich niemandem. Aber auf dieser Straße kam ich zu weit nach Norden. Darum bog ich nach Osten auf einen schlechten Landweg ab und kam schließlich an eine doppelspurige Eisenbahnhauptlinie. Tief unter mir sah ich wieder ein breites Tal, und ich dachte, wenn ich es durchquerte, fände ich vielleicht einen abgelegenen Gasthof, wo ich die Nacht überbleiben könnte. Es wurde schon Abend, und ich hatte einen wütenden Hunger, denn seit dem Frühstück hatte ich nur zwei Brötchen gegessen, die ich an einem Bäckerkarren gekauft hatte. In diesem Augenblick hörte ich vom Himmel her ein Dröhnen. Und tatsächlich, da war das verfluchte Flugzeug. Etwa 12 Meilen südlich flog es sehr niedrig und näherte sich mir sehr schnell. Zum Glück wurde mir klar, dass ich auf der kahlen Moorebene dem Flugzeug auf Gnade und Ungnade ausgeliefert war und nur unter dem Laubdach des Tals Schutz finden konnte. Wie ein geölter Blitz raste ich den Berg hinunter und drehte den Kopf, so oft ich es wagen konnte, um das verflixte Flugzeug zu beobachten. Bald war ich auf einem von Hecken gesäumten Weg und fuhr in den tiefen Taleinschnitt eines Baches hinunter. Dann kam ein Stückchen dichter Wald, wo ich langsamer fuhr. Plötzlich hörte ich links die Hupe eines anderen Wagens und sah mit Entsetzen, dass ich dicht an einem paar Torpfeilern war, durch die ein Privatweg auf die Hauptstraße mündete. Meine Hupe heulte verzweifelt auf, aber es war zu spät. Ich bremste wie irre, aber ich hatte zu viel Tempo und vor mir glitt ein Wagen quer in meine Fahrtrichtung. In einer Sekunde würde es einen höllischen Krach geben. Ich tat das einzig Mögliche. Ich fuhr stracks in die Hecke rechts von mir und hoffte, dahinter sei etwas Weiches. Aber da hatte ich mich getäuscht. Mein Wagen rutschte durch die Hecke wie durch Butter und kippte schwindelerregend vornüber. Ich sah, was kommen musste, war im Nu auf dem Sitz und wollte aus dem Wagen springen, aber ein Weißdornzweig verfing sich in meinem Hemd, hob mich auf und hielt mich fest, während unter mir eine Tonne oder zwei teuren Metalls wegglitt, sich aufbäumte, aufschlug und dann mit fürchterlichem Krachen 50 Fuß tief ins Bachbett stürzte. Langsam ließ der Dornenzweig mich los. Ich fiel zuerst in die Hecke und dann ganz sanft in ein Brennnesselgestrüpp. Als ich mich hochrappelte, nahm mich eine Hand beim Arm und eine mitleidige und sehr erschrockene Stimme fragte, ob ich verletzt sei. Ich erblickte einen hochgewachsenen jungen Mann mit Autobrille und Ledermantel, der immerzu »Ach, du liebe Zeit«, sagte und Entschuldigungen wieherte. Ich selber war, sobald ich wieder Luft kriegte, eher froh als ärgerlich. Auf diese Weise war ich wenigstens den Wagen losgeworden. »Es war meine Schuld, Sir«, antwortete ich ihm. »Ein Glück, dass ich zu allem meinen Torheiten nicht auch noch Totschlag auf dem Gewissen habe. Dies ist zwar das Ende meiner schottischen Autotour, aber es hätte leicht auch das Ende meines Lebens sein können.« Er holte eine Uhr hervor und überlegte. »Sie sind ein netter Mensch«, sagte er. »Eine Viertelstunde habe ich noch Zeit, und mein Haus ist nur 2 Minuten von hier. Ich will dafür sorgen, dass Sie Kleider und Essen bekommen und sich gemütlich ins Bett legen können. Wo ist denn Ihr Gepäck? Verbrennt es da unten im Wagen?« »Ich hab's in der Tasche«, erwiderte ich und schwang meine Zahnbürste. »Ich komme aus den Kolonien und mache nicht viel Umstände.« »Aus den Kolonien«, rief er aus. »Bei Gott, Sie schickt mir der Himmel. Sind Sie obendrein auch noch Freimärkler?« »Natürlich«, sagte ich, obwohl ich keinen blauen Dunst hatte, was er damit meinte. Er klopfte mir auf die Schulter und packte mich eiligst in sein Auto. 3 Minuten später hielten wir vor einer hübschen Jagdhütte unter ein paar Kiefern und er führte mich hinein. Zuerst brachte er mich in ein Schlafzimmer und warf mir ein 30 seiner Anzüge zur Auswahl hin. Denn mein eigener war ziemlich in Fetzen. Ich suchte einen bequemen Anzug aus blauem Serge heraus, der sich am meisten von dem meinen unterschied, und lieh mir einen weißen Kragen dazu aus. Dann schleppte er mich ins Esszimmer, wo die Reste einer Mahlzeit auf dem Tisch standen, und gab mir genau 5 Minuten Zeit zum Essen. »Sie können noch etwas einstecken, und wenn wir nach Hause kommen, essen wir zu Abend. Ich muss um 8 im Freimaurersaal sein, sonst rauft mir mein Agent die Haare aus.« Ich nahm eine Tasse Kaffee und etwas kalten Schinken, während er auf dem Kaminteppich stand und immerfort redete. »Sie finden mich in einer fürchterlichen Klemme, Mister. Nebenbei, Sie haben mir Ihren Namen noch nicht gesagt.« »Twiston? Vielleicht verwandt mit Tommy Twiston vom 60. »Nein. Also, ich bin der liberale Kandidat für diese Gegend. Und ich hatte für heute Abend eine Versammlung in Brattleburn angesagt. Das ist die größte Stadt hier herum. Und ein infernalisches Bollwerk der Tories. Ich hatte den ehemaligen Kolonialminister Crumpleton verpflichtet, herzukommen und heute Abend hier zu sprechen. Da bekomme ich heute Nachmittag ein Telegramm von dem Schurken, dass er mit Grippe in Blackpool festliegt, und nun muss ich alles selber tun. Ich hatte nur 10 Minuten lang reden wollen, und jetzt muss ich 40 Minuten lang quasseln. Und obwohl ich mir 3 Stunden lang den Kopf zerbrochen habe, um mir was auszudenken, schaffe ich das einfach nicht. Jetzt müssen Sie schon so gut sein und mir aushelfen. Sie sind Anhänger der freien Marktwirtschaft und können den Leuten erzählen, was für eine Fehlleistung der Schutzzoll in den Kolonien war. Ihr könnt doch alle reden wie geschmiert. Ich wollte, ich könnte es. Ich werde Ihnen auch ewig dankbar sein. Von der freien Marktwirtschaft hatte ich nur einen vagen Begriff, aber ich sah keine andere Möglichkeit zu erreichen, was ich wollte. Dieser junge Herr war viel zu sehr mit seinen eigenen Schwierigkeiten beschäftigt, als dass es ihm auffiel, wie komisch es eigentlich war, von einem Fremden, der gerade um Haaresbreite dem Tode entgangen war und einen Wagen im Wert von 1000 Guineas eingebüßt hatte, zu verlangen, er solle für ihn eine Rede bei einer Wahlversammlung aus dem Ärmel schütteln. Aber meine Notlage erlaubte mir nicht, über solche Absonderlichkeiten nachzudenken und in der Wahl meiner Mittel heikel zu sein. »Na gut«, sagte ich. »Als Redner tauge ich nicht viel, aber ich kann Ihren Leuten ja ein bisschen was von Australien erzählen.« Die Sorgen von Jahrtausenden schienen bei meinen Worten von seinen Schultern zu gleiten, und er dankte mir überschwänglich. Er lieh mir einen großen Automantel. Wieso ich ohne einen Alster auf eine Autotour gegangen war, danach fragte er nicht. Und während wir die staubigen Straßen hinunterrollten, erzählte er mir zutraulich die einfache Geschichte seines Lebens. Er war vollweise. Sein Onkel hatte ihn aufgezogen. Den Namen habe ich vergessen, aber er war Kabinettsminister und seine Reden stehen in den Zeitungen. Nachdem er Cambridge absolviert hatte, war er auf eine Weltreise gegangen, und da er dann nichts Rechtes zu tun wusste, riet ihm der Onkel zur Politik. Ich hatte den Eindruck, dass er eigentlich keiner Partei den Vorzug gab. »In jeder Partei gibt's anständige Leute«, sagte er vergnügt, »und auch eine Menge Taugenichtse. Ich bin liberal, weil meine Familie immer bei den Whigs war.« Aber wenn er auch keine feste politische Überzeugung hatte, so hatte er doch von anderen Dingen sehr bestimmte Ansichten. Als er merkte, dass ich mich ganz gut auf Pferde verstand, schwatzte er über die Anmeldungen fürs Derby. Auch hatte er große Pläne, wie er seine Leistungen im Schießen verbessern könnte. Alles in allem ein recht ordentlicher, anständiger, noch nicht ganz flügger junger Mann. Als wir durch eine kleine Stadt fuhren, winkten uns 2 Polizisten zu halten und richteten ihre Taschenlampen auf uns. »Verzeihung, Sir Harry«, sagte einer, »wir haben Befehl, nach einem Wagen zu fahnden, und die Beschreibung passt ungefähr auf den Ihren.« »In Ordnung«, sagte mein Gastgeber, und ich dankte der Vorsehung, dass sie mich auf so umständliche Weise in Sicherheit gebracht hatte. Danach sagte er nichts mehr, denn im Geiste kämpfte er mit der Rede, die er halten musste. Seine Lippen murmelten, seine Augen wanderten, und ich machte mich auf eine weitere Autokatastrophe gefasst. Ich zerbrach mir den Kopf, was ich selber sagen könnte, aber mein Gehirn war wie ausgedörrt. Und schon hielten wir vor einer Haustür und wurden von einigen rosettengeschmückten Herren geräuschvoll willkommen geheißen. Im Saal waren etwa 500 Leute, meist Frauen, eine Menge Glatzköpfe und 1 oder 2 Dutzend junger Männer. Der Vorsitzende, ein wieselflinker Pfarrer mit rötlicher Nase, bedauerte Crumpletons Abwesenheit, monologisierte über dessen Grippe und stellte mir das Zeugnis eines vertrauenswürdigen Führers des australischen Gedankens aus. 2 Polizisten standen an der Tür, und ich hoffte bloß, dass sie dieses Zeugnis nicht zur Kenntnis nehmen. Dann begann Sir Harry. Noch nie hatte ich so etwas gehört. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, wie man eine Rede hält. Er las aus unzähligen Notizblättern vor, und als er sie niederlegte, verfiel er in endloses Stottern. Hie und da fiel ihm ein Ausdruck ein, den er auswendig gelernt hatte, dann straffte er die Schultern und schmetterte los, und im nächsten Augenblick bückte er sich tief über seine Papiere und murmelte vor sich hin. Obendrein war es das unsinnigste Zeug.